Im Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es eine undichte Stelle, die vertrauliche Papiere den Medien zuspielt. Als auch der Blog Netzpolitik.org aus diesen Papieren zitierte, reichte es Amtschef Hans-Georg Maaßen. Er stellte beim Berliner LKA Strafanzeige, die Berliner informierten den Generalbundesanwalt, der ermittelte wegen Landesverrats. Zwar betont Maaßen nun, er suche nur die Quelle im eigenen Haus, Verfahren gegen Journalisten, das wolle er gar nicht. Aber laut Medienberichten enthielt bereits Maaßens Anzeige die Namen der Betreiber von Netzpolitik.org. Das Wort von der Einschüchterung kritischer Journalisten macht die Runde. Das wiederum erinnert an die Cicero-Affäre vor 10 Jahren. Damals wurde gegen Cicero-Autor Bruno Schirrer wegen Beihilfe zum Geheimnisverrat ermittelt. Herr Schirrer, guten Tag. Guten Tag Ihnen. Wie ging es Ihnen denn in Ihrer Zeit als mutmaßlicher Geheimnisverräter? Was war das für ein Gefühl? Nun, es war zunächst mal ein sehr turbulentes Gefühl. Da steht eine Menge an Staatsbeamten, bricht in mein Haus ein, räumt dies leer, macht Tabula rasa. Ich war in Israel, kriege das Telefon nicht mitgeteilt und ich wusste, ich habe kein Problem. Ich habe etwas viel Schlimmeres. Ich wusste, mir ist gerade eben die berufliche Basis weggebrochen durch dieses verfassungswidrige Vorgehen, wie dann 2007 ja festgestellt worden ist. Und im Übrigen, wenn ich das jetzt eben höre, was Sie anmoderiert haben, fällt mir nur eins ein. Herr Maaßen, dem der Ruf eines brillanten Juristen vorher und hinterher eilt, hat es wohl versäumt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis zu nehmen. Das hat nämlich ganz klar gesagt, Quellen von Journalisten hinterher zu ermitteln, das geht gar nicht mit der Verfassung. Und die soll Herr Maaßen ja angeblich schützen. Die Vorwürfe gegen Sie wurden fallen gelassen. Sie haben das Karlsruher Urteil erwähnt. Da war ganz klar der Spruch, die Durchsuchung der Redaktion und Ihres Archivs, das war eine verfassungswidrige Maßnahme. Heißt das denn für Sie alles gut? Die Cicero-Affäre war für Sie folgenlos? Nein, die hatte naturgemäß massive Folgen. Ich meine, mir ist mein gesamtes Quellen- und Informantennetz in toto weggebrochen. Nicht verwunderlich, wäre ich Quelle gewesen. Ich hätte auch gesagt, mit dem Mann will ich nichts mehr zu tun haben, denn möglicherweise werde ich da ja als Quelle dann enttarnt. Wir reden über bürgerliche Existenzen, die da in Gefahr waren, dieser Beamten, die Quellen und Informanten waren. Das heißt, ich konnte auf meinen Arbeitsgebieten und ich kann nun mal nur diese beiden Arbeitsgebiete, die ich hatte, nahe Mittlerer Osten und das sogenannte investigative journalistische Arbeiten, da war ich nicht mehr einsatzfähig. Und das hat geheißen, dass ich zunächst mal einige Jahre nicht habe arbeiten können. Schadenersatz gibt es in solchen Fällen nicht? Das ist eine schwierige Sache in diesem unserem Lande. Da richten Sie sich mal bitte schön auf jahrelange Auseinandersetzungen ein, die laufen und laufen und laufen. Durchsuchungen bei Netzpolitik.org gab es nicht. Bislang nicht, wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Sehen Sie das auch als Erfolg Ihrer eigenen Verteidigung in der Cicero-Affäre, dass der Generalbundesanwalt nun sehr viel vorsichtiger agiert? Naja, also irgendwer im Hause des Generalbundesanwaltes wird wohl ansatzweise nachgedacht haben, dass es vielleicht nicht so die prickelndste aller Ideen ist, jetzt bei den beiden Kollegen mit einer Kompanie Staatsanwälte und BKA-LKA-Leuten einzureiten. Das dachte man sich wohl, müssen wir uns nicht antun. Glauben Sie denn tatsächlich an die Theorie, hier auch in diesem Fall Netzpolitik.org sollten Journalisten eingeschüchtert und Nachahmer abgeschreckt werden? Naja, das sind immer zwei Seiten einer Medaille. Ich muss mich ja nicht zwangsläufig abschrecken lassen als Journalist. Ich muss mir schon eines klar sagen, wer in der Küche steht, der darf die Hitze nicht fürchten. Aber selbstverständlich ist dieses Element, Druck auszuüben auf die Journalisten, aber vor allen Dingen auf die potenziellen Quellen und Informanten, das zeigt schon Wirkung. Da wird sich jetzt schon der ein oder andere Informantquelle überlegen, ups, soll ich das weiterhin so machen wie bisher? Und die Antwort wird vermutlich sagen, nein. Und bei Ihnen hat es Wirkung gezeigt? Veröffentlichen Sie jetzt vorsichtiger als vorher? Nein. Ich habe mir mittlerweile wieder neue Quellen und Informanten erarbeiten können. Alte sind zurückgekommen und ich sehe nicht ein, dass ich mich einschüchtern lasse. Ich arbeite genauso weiter wie vorher. Bin mit dem Urteil des Verfassungsgerichts im Rücken vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas wagemutiger sogar. Einschüchterung oder nicht, der Journalist Bruno Schirrer musste sich in der Cicero-Affäre vor 10 Jahren wehren gegen den Vorwurf des Geheimnisverrates. Wir sprachen mit ihm selbst. Herr Schirrer, besten Dank. Ich danke Ihnen.